Impronews Podcast, der Podcast von impronews.de. Ja, hallo, wir sind wieder bei einem Impronews Podcast und ich habe an der anderen Leitung den Marco. Das freut mich ausgesprochen, dass wir uns jetzt mal hier noch sprechen. Stell dich doch mal vor am besten. Ja, ich bin der Marco, Veranstalter vom Zurich Impro Festival. Und ja, ich mache seit gut 10 Jahren Impro, auch als Moderator und Schauspieler. Und seit gut einem Jahr haben wir eben dieses Projekt, das Zurich Impro Festival, was mich jetzt so ein bisschen impromäßig sehr einnimmt. Und finde ich super, dass wir heute ein bisschen darüber sprechen können. Das heißt, du spielst aber sonst fest bei einer Gruppe oder moderierst Abende oder wie ist so dein normaler außerhalb des Impro Zürich Festivals? Ja, normalerweise, ich bin in einer Gruppe fix dabei bei den Metzgern. Wir haben ja Theatersportauftritte, die wir machen und da wechsle ich mich immer ein bisschen ab. Beim einen Anlass, da bin ich als Schauspieler dabei und die nächste Show dann als Moderator. Wir sind da zu zweit die Moderatoren, die sich da ein bisschen abwechseln. Früher, als wir begonnen haben, war ich der Einzige, aber aufs Spielen kann ich nicht verzichten. Und das macht es auch für die Schauspieler ein bisschen einfacher, wenn die wissen, dass der Moderator da auch einer ist, der gerne mitspielt und da die ein bisschen entsprechend die Vorgaben geschickt auswählt. Ja, finde ich auch. Das also sowohl das Moderieren ja auch Spaß macht und ein wichtiger Teil ist, aber spielen will man auch. Ja, das ist wirklich so. Ja, du hast es ja schon erwähnt, das Zurich Improv Festival steht an. Es beginnt morgen, geht 3 Tage, glaube ich. So ist es, ja. Genau, erzähl uns doch mal so ein bisschen was ihr da plant. Mhm. Wir planen ich sag mal so, wenn man in den Theatersaal sitzen wird, dann sieht das nach mehr oder weniger einer normalen Theatersportshow aus. Also ein Festival mit 4 Mannschaften, die gegeneinander antreten. Das Spezielle am Zurich Impro Festival ist aber, dass wir das Ganze ins Internet übertragen, und zwar live. Kann man das auf unserer Webseite anschauen. Das ist ein Livestream mit Chat-Funktion. Und dann können wir endlich das machen, was vielleicht viele schon mal dachten, was cool wäre. Wir können dann Vorgaben von außerhalb vom Theatersaal in den Theatersaal reinholen und auch Abstimmungen von Leuten, die wir nie sehen werden, die werden da mitbestimmen. Und so können wir Theatersport ein bisschen in die Welt raustragen bei Leuten, die sich da nicht getrauen, ein Ticket für zu kaufen. Und es kommt auch sehr spannende Vorgaben rein, die sich vielleicht ein Zuschauer im Saal nicht trauen würde. Und dann machen wir einfach 3 Abende, 2 Vorrunden und dann den Finalabend. Und alles wird, wie gesagt, übertragen und mit Vorgaben aus Publikum und aus dem Internet stattfinden. Genau, dann würde ich mal sagen, bevor wir mal in diese spannende Online-Sache reingehen, sag uns doch nochmal, wer da mitspielt. Ja, die Teams, die mitspielen werden, das sind einerseits meine Mannschaft, die Metzger, die da mitmachen, eine Zürcher Mannschaft, die seit gut 10 Jahren spielt, mal ein bisschen eine Pause eingelegt hat, wie das bei manchen Mannschaften so war, und der High Definition Theatersportverein ist dabei, eine junge Mannschaft, eine Mannschaft, die sich ein gutes Publikum in Zürich erarbeitet hat. Das sind so die beiden Zürcher Mannschaften, die da mitwirken werden am Zurich Impro Festival. Und dann haben wir eine Mannschaft aus St. Gallen, Tiltanic ist das. Irgendwie mögen wir die Mannschaft total und freuen uns wirklich riesig, dass die dabei sind. Wir wollten sie schon letztes Jahr engagieren, hat damals nicht geklappt. Die hatten schon ein Engagement und jetzt sind sie dabei. Und dann auch noch eine coole Mannschaft aus Freiburg, Deutschland, die Mauerbrecher, die auch dabei sein werden. Und ja, wir hatten schon das Glück, gegen alle Mannschaften mal oder mit allen Mannschaften mal gespielt zu haben und freuen uns deshalb wirklich riesig, dass die jetzt dabei sind. Und die freuen sich, soweit ich es weiß, auch. Ja, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Ja, da hatten wir auch gleich das Thema, als eine deutsche Mannschaft dabei. Dementsprechend wird der überwiegende Teil auch in Deutsch gespielt. Ja, das ist so. Obwohl die Freiburger den Schweizer Dialekt relativ gut verstehen, werden wir uns Mühe geben. Nein, wir werden das auf Hochdeutsch machen. Den größten Teil kann natürlich sein, dass auch mal eine Dialektszene dazwischen rutscht, wenn zwei Schweizer Mannschaften gegeneinander spielen werden. Aber wir möchten das schon auf Hochdeutsch machen, weil wir haben auch gesehen, letztes Jahr, als wir es durchgeführt haben, da waren doch einige hundert Leute aus Deutschland, die da reingezeppt haben. Und wenn wir dann natürlich eben die Moderation auf Deutsch machen, so wie auch einige Szenen, dann hoffen wir auch, dass deine Zuhörer hier bei uns nicht enttäuscht sein werden. Ja, es gibt da ja auch so verschiedene Dialekthärtegrade. Also ich verstehe jetzt auch Schweizerdeutsch relativ gut. Aha. Es sei denn, es gibt schon Leute, die ich dann nicht mehr so gut verstehe. Aber im Normalfall weiß ich schon, worum es geht. Ja, gut, es gibt ja, manchmal denkt ihr, dass der Schweizer Dialekt ein bisschen das ist, wenn ich so spreche, oder? Das ist Bern, oder? Nein, das ist jetzt sozusagen ein Schweizer, der versucht, Deutsch zu sprechen. So klingt das in etwa. Aber wenn ich jetzt mal Dialekt spreche, dann tönt das eigentlich so, dass wenn ich normale Zürcher Dialekt jetzt rede, ist es relativ schwierig für jetzt einen Berliner, zum da mitzukommen. Nee, das ist gar kein Problem. Geht das? Ja. Yeah. Dann überdenken wir unser Konzept nochmal. Nee. Ich fand es auch ganz spannend, die Manuela von Planlos meinte auch, für sie ist es schon so ein bisschen so ein Tick, wie in der ersten Fremdsprache zu spielen, in Hochdeutsch. Also es macht die Sache schon schwieriger, wenn man im normalen Leben das ein bisschen anders spricht, oder? Da hast du recht. Es ist für die Ding Dong, wir haben ja noch Zeit. Es ist für die Schweizer schon eine Fremdsprache im eigentlichen Sinn. Gerade wenn du ja am Improvisieren bist, dann ist das gleich noch ein kleines Hindernis. Du musst noch an die Sprache denken. Das ist uns schon bewusst, ja. Aber irgendwie klappt das ganz gut. Manchmal ist vielleicht auch nicht das perfekte Hochdeutsch, das da rüberkommt, oder perfekte Bühnendeutsch, schleicht sich vielleicht Witzart oder so rein. Aber ich denke, da stört sich niemand dran. Das ist ja improvisiert. Genau. Ja, kommen wir doch gleich mal zum Online-Teil. Also ihr habt halt quasi das Raussenden. Das, genau. Das gab es ja auch schon, aber ich finde halt vor allen Dingen auch diesen Rückkanal wahnsinnig spannend, dass ihr auch mitkriegt, was die anderen Leute da machen. Wie funktioniert das? Also wird es dann irgendwo auch bei euch per Beamer an eine Wand geworfen? Das funktioniert so, wir haben für das Saalpublikum haben wir zwei große Monitore, die da das Geschehene von der Internetseite, vom Chat und so mitverfolgen können. Und auf der Bühne, wir haben uns das überlegt, ob wir dann mit Beamer das alles gleich immer sichtbar haben wollen für die Schauspieler, haben es dann aber nicht gemacht, weil das vielleicht ein bisschen ablenken könnte. Wir lösen das jeweils so, dass ich als Moderator habe einen Computer bei mir, da kommen x Vorgaben rein. Letztes Jahr hatten wir sehr viele Vorgaben, da musste eine Redaktion eine Vorauswahl treffen, dass die mir da 10, 15 Vorgaben auf meinen Bildschirm gebeamt haben. Und dieser Bildschirm, da habe ich dann eine kleine Kamera, zeige auf dem Bildschirm, sehe, das sind die Vorgaben, die da reingekommen sind. Für diese entscheide ich mich. So kommt das dann auf der Bühne an, dass da eine gewisse Vorselektion stattfindet. Ja, ich kann das mit der Ablenkung kann ich absolut bestätigen. Wir haben halt vor, ich glaube, 3 Jahren mal mit einer Twitter-Wall gespielt, die im Hintergrund war, und wir haben schon im Training gemerkt, dass wir uns regelrecht erziehen müssen, nicht ständig dahin zu gucken. Ja, ja klar. Weil es, also selbst als Schauspieler ist es schon so ein, man hat dann schon irgendwie das Bedürfnis, dahin zu gucken. Und das war dann ein Zettelspiel. Ja. Wo eben eigentlich im Grunde dann so ein Twitter-Stream mit den Zettelvorgaben immer durchläuft, und immer wenn man sich umdreht, hat man halt eins genommen, was man hatte, und das Spannende war es fürs Publikum, das war natürlich ein Schritt voraus. Es hat quasi die ganzen Möglichkeiten schon gesehen, und beim Umdrehen wusste es auch schon, wo es hingeht, und das hat dann schon nochmal eine ganz andere Spannung. Ja. Oder das Spiel so ein bisschen verändert. Und das wäre jetzt auch meine Frage. Habt ihr das auch schon so beobachtet, dass sich das Spielen verändert dadurch? Das Spielen verändert sich gut. Wie gesagt, die Ablenkung haben wir jetzt in dem Sinne eigentlich nicht, aber es gibt natürlich eine große Ablenkung im Saal. Es sind Kameraleute unterwegs. Also wir haben, letztes Jahr hatten wir 5 Kameraleute jeweils mit 5 Kameras im Einsatz. Der eine ging da immer durchs Publikum durch, kam ein bisschen nah an die Bühne, ging wieder weg. Dann musste ich als Moderator die Leute im Saal ansprechen, wie auch die Leute eben, die den Livestream schauen. Ja, stimmt. Und das ist einfach eine Riesenproduktion, die Schauspieler auch etwas ablenkt. Das haben wir am ersten Abend gemerkt, haben auch alle gesagt, die müssen sich erst ein bisschen daran gewöhnen, oder? Dass da noch was anderes abgeht, dass hier nicht nur die Show als einziges ist, sondern da geht noch viel nebenbei. Und das ist schwierig, da die Spannung zu halten, dass man da konzentriert bleibt, dass man, ich sage jetzt mal, ein bisschen warm bleibt, nicht einrostet, wenn man da auf der Seite sitzt und jetzt da halt wieder noch eine Minute länger gesprochen wird wegen dem Livestream. Das hatten die Schauspieler so ein bisschen als die Schwierigkeit empfunden, ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ist. Und die auch während der Szenen sind dann auch mehrere Kameras, in die dann gespielt wird, oder gibt es eher stationäre Kameras dann? Dieses Jahr werden wir das so lösen, wir haben eine Arbeit mit einer Firma zusammen, die finden uns total cool und die haben da 3 Kameras, die fix installiert sind und via Fernsteuerung funktionieren. Mhm. Also aus der Regie werden die dann gesteuert und dann haben wir noch 2 Kameramänner, die da ein bisschen im Publikum sein werden. Und die werden eigentlich da ein bisschen schon bis zur Bühne kommen, aber die Schauspieler werden die normalen Szenen nicht in die Kamera spielen. Die werden das dem Saalpublikum, sich dem Saalpublikum widmen und die Kameras, die fangen das einfach ein. Wir hatten auch ein Spiel probiert, so ein Reporter war das, eine Reporter-Szene, ein Ratespiel im eigentlichen Sinne. Wir hatten einen Greenscreen im Hintergrund. Mhm. Und über unsere Facebook-Wall konnten uns die Livestream-Zuschauer da Fotos posten auf die Facebook-Wall. Die Redaktion hat ein Foto ausgewählt, irgendeine Landschaft war es, ich bin mir gar nicht mehr sicher, und das wurde dann als Hintergrund für den Reporter ins Bild gebeamt. Und der Reporter musste herausfinden, wo er war. Und da hat er natürlich in die Kamera gespielt, das ist klar, oder? Das war ein bisschen das Spiel mit der Kamera, ja. Das glaube ich, es gab ja im letzten Sommer im ZDF so eine Impro-Show, da haben die das halt auch relativ viel gemacht. Mhm. Und genau, es gibt ja, ich weiß, kennst du Whose Line Is It Anyway? Ja. Wir haben da viele von diesen Amerikanern, das ist ja super, wie das schlussendlich da rüberkommt. Gut, ich nehme an, die werden da 3 Stunden produzieren und nehmen die coolsten 30 Minuten raus. Ja, die machen alles 3-mal und alles wird immer 1 genommen davon. Mhm. Oh ja, das ist schade, wenn man ein bisschen dahinter schaut, aber ist natürlich cool, wenn man das Endprodukt sieht. Und wir haben einiges versucht, auch letztes Jahr, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, so ein bisschen Nachrichtensendungen in die Kamera spielen. Und das war verdammt schwierig. Wie es halt bei Impro ist, es gibt nicht immer gute Szenen. Ab und zu ist man eine einfach scheiße, das muss man so sagen. Und wenn man die aber dann noch ins Bild, in die Kamera spielt und sich das Saalpublikum dann gar nicht mehr so angesprochen fühlt, dann fühlen sich die Schauspieler extrem verloren auf der Bühne. Also da in die Kamera funktioniert nur die geniale Szene, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht. Und die mäßige Szene, die geht da irgendwie ins Leere. Und das ist dann, ja, das haben wir daraus gelernt und werden wir dieses Jahr ein bisschen anpassen. Ah ja, das ist ja auch spannend. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also man hat ja durchs Publikum, wird einem ja auch wiedergespiegelt, wie es gerade ist. Und wenn man das nicht hat, also dann fühlt sich das auf jeden Fall nüchtern an. Also, genau, das war auch mal eine Überlegung von uns. Ja, wollen wir nicht einfach nur fürs Internet produzieren? Also irgendeinen kleinen Raum nehmen, da die Schauspieler auf die Bühne stellen und los geht's. Und da dachten wir, nee, das ist schwierig, weil das Publikum, das physisch anwesende Publikum, das ist ein Faktor, den kann ich mir aus Impro nicht wegdenken. Und es ist gut, dass wir das nicht versucht haben. So. Mhm. Ja, es ist ja dann auch so, dass einem das Spielen einfach mehr Spaß macht, wenn man auch das Feedback von den Leuten kriegt. Ja, und das ist auch das ehrliche Feedback, weil das Feedback, das über den Livestream, über den Chat reinkommt, dass die Schauspieler zum Glück nicht sehen. Das ist manchmal auch überhaupt nicht konstruktiv. Ist absolut okay, haben wir damit gerechnet. Aber letztes Jahr, dann gibt's dann, der gefällt mir optisch nicht. Schau mal, der Pickel ist wieder auf der Bühne. Und das ist dann schon, also zum Glück sehen das die Schauspieler in dem Moment nicht. Mhm. Ernst nehmen muss man es nicht, aber ja, du weißt ja, wie es ist. Ja, wenn jemand etwas über dich sagt, du nimmst es doch zur Kenntnis, auch wenn es dich nicht interessieren mag. Das heißt also, es gab schon so ein paar Trolle auch dabei, nicht nur Publikum, die sich das wohlwollend angeschaut hat. Genau, wir hatten letztes Jahr eine Zusammenarbeit mit 20 Minuten online. Das ist die bekannteste Online-Zeitung der Schweiz. Mhm. Und die haben uns live auf der Startseite aufgeschaltet gehabt. Und da hatten wir total 17.000 Leute, die da reingezappt haben. Ein Großteil kam über diese 20-Minuten-Seite, das ist klar, aber da kam eben auch ein Großteil, der hatte einfach nichts zu tun, war zu Hause vorm Computer und hatte nichts anderes oder nichts Besseres zu tun, als blöde Kommentare hineinzuschreiben. Ach, naja, ich meine, da muss man bloß mal zu YouTube gucken, da weiß man, dass das auch das Level, was da so zum Teil in Kommentaren ist, ist schon hart. Genau. Und das ist wirklich so ein bisschen das, was halt online, dass wenn du das vorm Computer schaust, hast du das nicht. Wenn du im Saal sitzt und Impro schaust, dann leidest du mit den Schauspielern mit. Also jeder, der mal Impro geschaut hat, live, der weiß, wie das ist. Und wenn du gar keinen Bezug zu Impro hast, musst du doch sehr offen sein, dass du da so ein Livestream wirklich ernst nimmst und den Leuten da auch eine Chance gibst. Das ist jeder Zuschauer, oder? Ja, absolut. Also es hat auch immer bei Videos von Impro-Sachen verliert es halt unglaublich viel, weil diese Atmosphäre, dass es live entsteht, die sieht man ja so durch so einen Rechner nur so begrenzt. Ja. Ja, auch jetzt, wenn wir die Aufnahmen vom letzten Jahr schauen, wir haben ja auch die Clips auf YouTube nach wie vor gestellt, dass sie da, ja, die genialen Szenen, die sind nach wie vor gut, oder? Aber alles, was so ein bisschen so okay war, das kann ich nicht mehr anschauen. Ja, dann wie sieht es denn bei euch mit der technischen Infrastruktur aus? Ich meine, 17.000 Leute, das ist schon echt eine Hausnummer. Ja, das ist technisch sind wir da sehr froh. Wir hatten letztes Jahr schon mit der Zürcher Hochschule der Künste zusammengearbeitet, einem Studiengang mit Studenten, die sich darauf spezialisiert haben, also eben Offline-Events zu Online-Events zu machen. Und da hatten wir die gesamte Infrastruktur der Hochschule zur Verfügung. Also wir hatten da kam ein Lastwagen, der stellte einen Regie-Container vor die Kanzlei und Theater auf. Und Kameras und alles, das brachten die mit, oder? Dieses Jahr arbeiten wir wieder mit der Zürcher Hochschule der Künste zusammen, aber ein bisschen in einer anderen Form. Also weil der Marc, der das veranstaltet hatte, der Dozent, der will sich jetzt hier quasi dieses mehr solche Events ins Internet bringen über seine Plattform Scope TV. Und das ist so ein bisschen ein Start-up-Unternehmen im Moment. Also wir sind auf Stiftungsgelder angewiesen, das ganze Infrastruktur, und müssen da wirklich auch hoffen, dass die viele Leute in den Saal kommen, um zuzuschauen, dass wir da überhaupt unsere Kosten decken können. Das ist ein Risiko, aber es macht uns Spaß. Wir wollen das vielen Leuten zugänglich machen und nehmen das deshalb in Kauf. Wie groß ist der Zuschauersaal oder was habt ihr da? Wir haben da Platz für Zuschauer zwischen, also 80 Leute haben im Parkett Platz, und wir haben da noch einen Balkon, da hätten nochmals 20 Leute Platz und dann ein bisschen weiter weg, weil die Kanzlei ist eigentlich eine Disco, also ursprünglich war es mal eine Turnhalle vor 50 Jahren und wurde dann in eine Disco umgebaut, und wir nutzen das aber als Theatersaal, weil der Raum nach wie vor so optisch recht viel hergibt, macht es total Spaß, da zu spielen, ja. Ah ja, aber dann, also 100, finde ich, ist ja auch eine gute Größe. Da hat man auch viel Kontakt zum Publikum. Das ist noch nicht so riesig, dass es auch da schon so wegflufft von der Energie. So. Genau, und wir haben sehr ein cooles Publikum. Ich meine, das sind ja Leute, die könnten das umsonst zu Hause anschauen, aber die entscheiden sich nie dafür. Ich will da in den Saal sitzen und dabei sein, wenn das Zurich Impro Festival über die Bühne geht. Und das ist wirklich sehr, sehr ein cooles Publikum, das wir da letztes Jahr hatten. Und denke mal, dass viele Leute wiederkommen werden dieses Jahr. Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Wir gucken mal, ob wir ein paar Leute hier aktivieren können, da mal reinzuzappen. Das wäre wirklich cool. Wir freuen uns wirklich auf die Vorgaben. Es kommen natürlich eben auch Vorgaben, die vielleicht sonst aus dem Saal nicht kommen. Und wenn Impro-Interessierte da noch zuschauen, dann werden wir sicher Vorgaben hören, die wir vielleicht noch nie gehört haben, die sich noch nie ein Schauspieler getraut hat, selbst zu sagen, wenn er im Saal sitzt. Ja, es hat natürlich immer so was Verführerisches, wenn man so in Ruhe am Sessel zu Hause sitzt, dann kommen ja noch einem nochmal andere Ideen. Das ist ja schon so. Wir tabuisieren das aber nicht. Auch die Vorgaben, die jetzt nicht wirklich umsetzbar sind, werden wir aber erwähnen. Also wir haben da keine Zensur oder so. Ich weiß noch, die erste Vorgabe einer Sportart letztes Jahr, die erste Vorgabe, die da reingekommen ist, war der Penisschwertkampf. Und ich meine, was wollen wir damit anfangen, oder? Aber das haben dann so viele Leute, fanden das lustig online und haben das selbst gepostet. Und schlussendlich, ja, wir mussten das einfach kurz thematisieren, aber haben es dann in der Form nicht aufgeführt. Und ja, es wäre ein bisschen zu weit gegangen. Das sind halt diese typischen, ja, ich sage es mal, No-Go-Vorgaben ab und zu. Pickt man eine raus, versucht sie in irgendeiner Form umzusetzen, aber gleich als erste Vorgabe haben wir uns jetzt nicht daran gewagt. Aber immerhin mal nicht Toilette und nicht Schwimmbad, was genau. Ja so die Klassiker sind. Ja, bei uns sind die Klassiker immer, weil die Metzger spielen. Wenn ein Beruf gewünscht ist, sind es immer die Metzger. Ah, ja. Immer der Metzger ist immer der erste Beruf, aber damit können wir leben und führen es nicht mehr auf. Ja, sag doch nochmal die Webadresse, unter der man das alles sehen kann. Also ich schreibe es auf jeden Fall auch in die Shownotes, aber... Ja, super. Ihr könnt uns sehen auf zurichimprofestival.ch, also Zurich sozusagen, also das Ganze auf Englisch geschrieben oder Neudeutsch oder wie wir dem sagen wollen. Also zurichimprofestival.ch findet ihr das oder auch auf unserer Facebook-Seite, dort einfach auf Facebook das Zurich Improfestival eingeben, dann findet ihr gleich alle Infos und so weiter. Und eben der Stream, der ist auf unserer Webseite drauf, gleich auf der Startseite. Das ist nicht zu verfehlen und dort ist auch der Chat integriert. Das ist wirklich idiotensicher. Auch der computerfeindlichste Impro-Interessierte sollte da zu Spiel kommen. Ja, ich fand ja auch immer euren Look total interessant. Also ihr habt ja irgendwie so eine Art Zeichnung, die so ein bisschen so nach... Also im letzten Jahr zumindest waren es so Boxkämpfer, die so ein bisschen wie so 40er, 50er Jahre Poster daherkamen und das aber in so einem 3D-Look, also so mit so verschobenen Farben, fand ich sehr, sehr stylisch. Das war wirklich cool. Die Studenten hatten diese Idee. Die hatten sich irgendeinen Aufhänger überlegt für das Design und weil die Kanzlei, das Theater, wo wir auftreten, diese Disco, war ja früher eben in den 40er, 50er Jahren war das eine Turnhalle. Deshalb hatten die Idee mit den 40er, 50er Jahren Sportler und haben das ins Design integriert. Und dem sind wir jetzt treu geblieben, haben das noch ein bisschen gepimpt für dieses Jahr. Aber die hatten wirklich da eine coole Idee. Habe ich bis jetzt so in der Form ja noch nicht gesehen im Zusammenhang mit Theatersport. Ich auch nicht. Also finde ich, also ich bin ja selber Grafiker, habe da immer so ein Auge drauf, fand ich extrem gut. Ah, cool, ja, dann werde ich das gerne an die Kollegen weiterleiten, die das zum Ende gebracht hat und aufs Web angepasst hat und so weiter. Ja, soweit meine Fragen sind jetzt, glaube ich, alle soweit beantwortet. Hast du noch irgendwelche Dinge, die du loswerden willst? Ein Dank und was auch immer da noch so. Ja, ich bedanke mich jetzt schon bei allen, die sich die Mühe nehmen und das online schauen. Auch Leute, die, wie soll ich sagen, ich war so überrascht, letztes Jahr hatten wir total 500 Leute, die das durchschauten. Also 500 Leute, die mindestens eine Show ganz am Stück durchschalten. Und eigentlich muss ich mich bei denen bedanken oder die das dieses Jahr machen wollen, finde ich total super, dass sich da Leute so drauf einlassen und die ganze Produktion sich anschauen. Das finde ich wirklich cool. Und natürlich das ganze Riesenteam, das dahinter steckt, also die 12 Schauspieler und die 15 technischen Mitarbeiter, sage ich mal, die da in einer Form drinstecken. Das ist eine Riesenproduktion, finde ich cool, dass die auch auf einen großen Teil ihrer Gage verzichten, dass wir das realisieren können, dass die so ein bisschen an die Sache glauben. Ja, sonst wäre das so in dieser Form, auch in dieser professionellen Form, wie das ja auch rüberkommt, wäre das gar nicht möglich. Wenn die da sagen, nee, ich will da meine normale Kameramann-Gage, sonst komme ich gar nicht, dann, dann könnten wir dieses CIF gar nicht veranstalten. Ja, das glaube ich gern. Mhm. Und ich kann da nur nochmal Thomas aus dem letzten Podcast zitieren. Mhm. Mehr Impro ins Internet. Also ja. Ganz großartig. Ja, das ist super, danke. Ja, nee, es ist, wir haben uns damals, oder die breite Masse hat sich so amüsiert, dass da Schillerstraße und Freischnauze ins Fernsehen gekommen ist. Aber die Garantie, dass das improvisiert ist, da hatten wir nie als Zuschauer. Und hier hat man die Garantie, oder man hat Zeugen im Publikum, man ja. sitzt selber live am Computer und sieht die Vorgaben, die da erscheinen von anderen Usern und weiß, ah, die wurde genommen. Hey, das ist wirklich echt und das ist cool und würde mich wirklich freuen, wenn da auch andere Mannschaften sich daran wagen oder sich bei uns Infos holen. Also wenn das sonst mal jemand vorhat, irgendwie planen möchte oder umsetzen möchte, meldet euch doch einfach bei uns. Wir können da sicher helfen, ja, dass die Impro-Szene da ein bisschen weiterkommt. Na, das ist natürlich auch ein tolles Angebot. Ja. Und ja, ich glaube, bei den Fernsehsendern, denen fehlt auch immer so ein bisschen der Mut, das zu machen. Also, die sagen schon, sie wollen Impro, aber nur so halb. Genau. So ist mit der Garantie, es muss super sein. Es kann nie einen Hänger haben. Es kann nie so ein bisschen. Wie soll ich sagen, ja, das Unperfekte, das Unreine, das, was ja Impro irgendwie so cool macht, das wollen die halt nicht. Und ich glaube auch, also zumindest das Durchgedreht hieß, glaube ich, der letzte Versuch, da war dann auch so, dass die Spiele vom Moderator vorgegeben wurden und niemand wusste, ist es jetzt den Leuten schon bekannt oder nicht. Also ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass die Spieler das gar nicht wissen wollen, aber bei einem Massenpublikum kommt es halt anders an. Ja klar, die haben die Garantie nicht, die kennen das nicht. Wir kennen das, dass es ja fast schwieriger ist, wenn eine Vorgabe kommt oder beim Ratespiel, wenn du schon nach 10 Sekunden weißt, was du herausfinden musst und das dann doch noch weiterspielst, da kommt das irgendwie nicht so gut. Das Gefühl ist einfach nicht gut und irgendwie, ja, ich glaube auch, dass es improvisiert ist, wie du sagst, aber ja, der Zuschauer, der sich nicht damit auseinandersetzt, dem Impro nichts sagt, der hat das Gefühl, ja, was soll das, es ist einfach inszeniert. Genau. Ja, sind wir durch, glaube ich. Ja. Sag ich nochmal ein ganz herzliches Danke. Ich bedanke mich. War wirklich schön, mit dir darüber zu sprechen, mal mit ein bisschen Impro-interessierten Leuten. Sonst muss man es immer von null erklären, erstmal was Theatersport ist. Und schön können wir hier gleich mal auf einem interessierten Level sprechen. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich schalte auf jeden Fall ein und guck mir an, was ihr da so treibt. Toll.